Wir fahren da seit einer halben Ferdinand, Jules, Henri, Nikolaus, Alain. Und ich bin um 17. Je sais pas où est Richard. Richard est arrivé à l'heure. On est arrivé en avance. Ouais. Mais parce que le train est arrivé à l'avance. Nein, 14:17. Hatten Sie nicht 14:17 gesagt? Da habe ich aber gedacht, ich habe 14:17 stand ich da und brummt waren Sie nicht so. Ja, ich habe geguckt, wo der herkommt. 14:17 hatte ich so im Gedächtnis. Und dann kommt nicht zu den Schulen, die Rekord. Der eine trinkt Kaffee. Der andere trinkt Kaffee. Sachen aufpassen. 15 Uhr Voyage. Bravo. Lass uns mal darüber gehen. Das sind die Instrumente. On a suivi le passage des colombes, quoi. 3 heures de. 3 heures de sommeil. Ferdinand. Fréchin. Pierre. Pétain. Bonjour. Richard. Et alors, il vous a abordé, oui, oui, il a abordé Jules. Il était très inquiet, Jules. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On a appelé au secours. On a bien discuté. Il est très bien. Il parle en quoi? En allemand. C'est notre chef. Et anglais, et français. C'est notre chef, hein. Ah ouais. Ah bon, alors, Jolin, c'est des ouvriers. Nicolas. Monsieur le chef. Herr Soufführer. Intuition. Ah non, moi je suis chef der Lumpenproletariat. Ah, das ist super. Das gibt es überall, auch die Engländer sagen auch Lumpenproletariat. Das ist Lumpenproletariat. Der ist der Kapitalist. Ah, c'est ton saxo, ça? Oui, t'as vu? Ah, mais dis donc. Il a fait une saxophone. Saxophone, nouveau saxophone. Voilà. Dans cette guitare, guitare compacte. Ça, c'est pour marcher dans le désert. Allez. Jules, fresh, immer fresh, Jules. Wir sind Frankreich. Wir sprechen immer. Ja. Was sprecht ihr? Was sprecht ihr? Rugby, Frau, Musik. Was ist denn für ein Artifice? Das ist doch ein Feuerwerk. Warum hast du das so gemacht? Ich glaube, ich habe nicht m'en empêcher. Mettre là un peu d'artifice, ça m'a fait trop plaisir. Er sagt, er konnte sich nicht beherrschen. Aber er wollte nur von einem Auto auf ein Feuerwerk übergehen. Das hat er mal gerne gemacht. So, ja. Wunderbar. Gut. Bis halt. Ja. Ja, ich habe die Instrumente. Musiker haben immer Instrumente. Ich wusste ja, eine Flüte, Gitarre und so. Ja, Ich habe die Flöte ist ja zu klein, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe die nur nach der Gitarre geguckt. Die war sehr groß. Intuition.